Wenn man versucht, so zu leben und zu regieren, als wenn es die Vergangenheit, die Geschichte nicht gäbe, dann werden auch die Toten nicht sicher sein in ihren Gräbern. Übergebt alles Undeutsche dem Feuer! Gegen Dekadenz und moralischen Verfall! Für Zucht und Sitte in Familie und Staat! Ich übergebe dem Feuer die Schriften von Heinrich Mann, Ernst Gläser, Erich Kästner. Heinrich Mann zu ehren, das heißt sein Werk und sein öffentliches Wirken für eine echte Demokratie in seinem Geiste fortzuführen. Ein Gigant wuchs unter uns auf. Wir haben ihn nicht vergessen. Wir nannten wirklich Straßen und Plätze nach ihm. Sein Werk wird gelesen. Und dennoch, wie viel bleibt zu tun, um das Erbe anzueignen, das er uns hinterließ? Noch heute, fürchte ich, wissen wenige von Ihnen, dass dieser Tote einer ihrer größten Schriftsteller war. Im Schatten des Bruders. Erinnerungen an den Schriftsteller Heinrich Mann. Von Joachim Dix. Kapitel 1. Lübecker Kinderspiele. Halten Sie sich nicht das Näschen zu, mein Fräulein, wenn Sie zum ersten Male die Straßen meiner geliebten Vaterstadt durchschreiten, durch den beleidigenden Unwohlgeruch unangenehm berührt werden sollten. Das ist nämlich kein gewöhnlicher Gestank. Das ist ein Gestank, wie ihn nicht jede Stadt besitzt. Das ist ein Millionengestank. Am 27. März 1871, im Gründungsjahr des Deutschen Kaiserreiches, erblickt Louis Heinrich Mann als erster Sohn einer angesehenen Senatorenfamilie in Lübeck das Licht der Welt. Der Großvater lebte in Brasilien als großer Plantagenbesitzer. Und dann starb die Frau und er brachte die 6-jährige Tochter, also die spätere Mutter Mann, dann nach Lübeck, fuhr selbst wieder zurück. Sie war alleine hier, ohne die Sprache zu können und blieb zeitlebens doch immer was Besonderes hier in Lübeck, obwohl sie dann mit 17 etwa den Senator Thomas Johann Heinrich Mann geheiratet hat, den Vater von Heinrich und Thomas Mann. Das war eine Mischung aus Lübeck und Südlichem. Und beide Brüder haben immer wieder betont, dass von der Mutter so das artistische, das musische Element dann doch sehr stark in der Erziehung vertreten wurde. Hans Wiskirchen, Leiter des Heinrich- und Thomas-Mann-Zentrums in Lübeck, bei einer Führung im Buttenbrockhaus, Mengstraße 4. Das sind die typischen Kinderfotos, die man so damals machte, die wir wahrscheinlich teilweise von uns auch noch kennen. Etwa hier eins von 1876. Ein sehr elegisch und traurig einschauender Heinrich Mann, vielleicht 4, 5 Jahre alt, mit den üblichen Zinnsoldaten damals, die es gab, die auf einem Stuhl neben ihm aufgestellt sind und zwei auf Rollen zu ziehenden Tieren. Das eine dürfte ein Hund, das andere vielleicht ein Schaf sein. Also er schaut nicht sehr glücklich rein. Im Hause meiner Eltern habe ich eine so glückliche Kindheit verbracht, wie die Schule es irgend erlaubte. Kein Zweifel, dass ich meine schönsten Stunden unserem Puppentheater verdankte, das schon meinem älteren Bruder Heinrich gehört hatte und dessen Dekorationen durch ihn, der gern Maler geworden wäre, um viele sehr schöne Selbstgemalte vermehrt waren. Ich liebte die Spiel so sehr. Ich freute mich darauf, wenn ich die Stimme gewechselt haben würde, meinen Bass in den Dienst der sonderbaren Musikdramen zu stellen, die ich bei verschlossenen Türen zur Aufführung brachte. Und war empört, wenn mein Bruder mir vorhielt, wie lächerlich es sein würde, wenn ich als basssingender Mann noch vorm Puppentheater sitzen wollte. Wer aber hätte an Feindschaft und Versöhnung gedacht im Jahr 1885, aus dem das Foto der 4-Mann-Kinder stammt? Oder hätte ein scharf und sensibel Beobachtender ein erstes Vorzeichen erkannt? Heinrich, der Älteste, der große Bruder, sitzt da, ein Buch in der Hand, einen Finger als Lesezeichen benutzend, so als hätte man ihn um des lästigen Fotografierens willen bei interessanter Lektüre gestört. Luise Rinser, Schriftstellerin. Abweisend sitzt er da, hochmütig, reserviert, als gehöre er gar nicht eigentlich ins Bild, als gehöre er nicht zu den anderen und schon gar nicht zu dem jüngeren, graziöseren Bruder Thomas, der kein Buch hält. Der nicht. Was hält der? eine abwärts gerichtete Peitsche, was seine unterdrückte, aggressive Haltung unterstreicht. Aggressivität als Verteidigung gegenüber dem großen Bruder, sie ist ihm geblieben. Die immer neue Überwindung dieser Haltung gehörte zu seinen Lebensaufgaben. Er ist an ihr über sich hinausgewachsen. Wer hätte gedacht, dass die beiden Brüder schon früh, nach einer relativ glücklichen Kindheit mit gemeinsamen Jungenstreichen, einander erheblich stören würden? Heinrich Mann war der Ältere, das ist ganz, ganz wichtig. Das wird immer wieder vergessen von heute. Da hat man die Perspektive über Kanonfragen, über Rangfragen, über das, was die Rezeptionsgeschichte herausgebildet hat, der große Thomas Mann. Und dann kommt Heinrich Mann, aber es war eben umgekehrt. Heinrich Mann war 4 Jahre älter. Heinrich Mann schrieb vorher, Heinrich Mann war in Kennerkreisen dann auch bekannt. Und Thomas Mann hat sich an seinem älteren Bruder schriftstellerisch orientiert. Heinrich Mann hat ja nicht nur seinem Vater gegenüber sich abgegrenzt, auch der Mutter gegenüber, die ja sehr viel stärker, eine stärkere Beziehung zum Jüngeren, zu Thomas hatte, ihn immer kritisiert hat. Es gibt ja diese bekannten Aussagen von ihr zu Beginn des Ersten Weltkrieges, wo sie ihn ermahnt, er solle nicht so antideutsch sein. Ein sehr interessantes Phänomen, dass eine gebürtige, eine entwurzelte Brasilianerin sich dann so pro-monarchistisch und pro-deutsch gegen den Sohn und gegen sein kritisches Verhalten sich so äußert. Also ich denke, er musste sich sowieso von Anfang an einfach absentieren, wenn man so will, von der bürgerlichen Tradition der Eltern. Friedo Mann, Schriftsteller, Enkel von Thomas Mann. Im Wohltätigkeitsbazar. Weg mit jeder Etikette. Um die Speisen, welches Reißen, welches Kauen, Schmatzen, Beißen, welches Drängen am Buffette. Schreibt der erst 14-jährige Heinrich über die feine Lübecker Gesellschaft. Dies, mein Freund, kannst du nicht fassen? Sieh, es ist ja für die Armen. Aus mildtätigem Erbarmen wird hier alles zugelassen. Um die Armut zu kurieren, würden diese edlen Damen, diese sonst so Tugendsamen, sich vielleicht prostituieren. Hier so eine Stelle in der Ausstellung, wo es ein wenig schmaler wird und wo der Tod des Vaters in einer Vitrine zu sehen ist, der relativ früh mit 51 Jahren 1891 gestorben ist. Ein großer Nachruf in den Lübeckischen Blättern. Da sieht man, er ist aufgebahrt gewesen zu Hause. Das Testament ist von besonderer Bedeutung hier, wo auch 2 Seiten von abgedruckt sind. Dass in diesem Testament er gleichsam den Nachlassverwaltern und den Vormund, das musste ja alles damals geregelt werden, sagt, was passieren kann und sie warnt, gewisse Dinge zu unternehmen. Heinrich Mann warnt er vor, Schriftsteller zu werden. Da ist er ganz unruhig. Er schreibt, soweit sie es können, ist den Neigungen meines ältersten Sohnes, also Heinrich Mann, zu einer sogenannten literarischen Tätigkeit entgegenzutreten. Zu gründlicher, erfolgreicher Tätigkeit in dieser Richtung fehlen ihm meines Erachtens die Vorbedingnisse. Genügendes Studium und umfassende Kenntnisse. Der Hintergrund seiner Neigungen ist träumerisches Sich-gehen-lassen und Rücksichtslosigkeit gegen andere, vielleicht aus Mangel an Nachdenken. Das war die Haltung, die der Vater damals zu Heinrich Mann hatte. Mit 18 verlässt Heinrich Mann Lübeck und beginnt eine Buchhändlerlehre in Dresden, die er nach wenigen Monaten abbricht. Danach versucht er es mit einem Volontariat im S. Fischer Verlag in Berlin. Aber auch das empfindet er bald als Zeitverschwendung. Er entschließt sich, als freier Schriftsteller zu leben. Mut zu geistigen Wagnissen und Abenteuern kam mir im Lauf meines Lebens zweifellos auch daher, dass meine Mutter aus einem mir immer unbekannt gebliebenen Lande stammte. Wenn man Erklärung sucht, kann man einmal sagen, dass schon auch der Vater nicht mehr der klassische Senator, der klassische Kaufmann gewesen ist, sondern, das ist in Buddenbrooks berichtet worden, aber auch in autobiografischen Äußerungen der Brüder, schon ein sehr gebildeter, an Kunst interessierter Mann gewesen ist, an sich ein für Lübeck etwas untypischer Mann. Heinrich Mann hat das einmal in einer Episode zusammengefasst. Sie zeigt das wohl ganz gut, dass der Vater in einem Schutzumschlag, einen neutralen Schutzumschlag am Strand in Travemünde Sola las. Sola war damals eben ein politischer, teilweise kann man sogar sagen pornografischer Autor. Sowas las man nicht in Lübeck und er tat es, aber er tat es dann eben versteckt auch. Und das zeigt so ein bisschen die Rolle, die er hatte. Kapitel 2: Der Weg in die Literatur. 1897 in Rom, Via Argentina 34, überfiel mich das Talent. Ich wusste nicht, was ich tat. Ich glaubte, einen Bleistiftentwurf zu machen, schrieb aber beinahe den fertigen Roman. Im Schlaraffenland. Ein Roman unter feinen Leuten wird zu einer Art Dammbruch seines literarischen Schaffens. Innerhalb weniger Jahre veröffentlicht Heinrich Mann zahlreiche Novellen und mehrere Romane. Er schreibt viel, gern und schnell. An Stoffen kein Mangel. Ich war nicht mehr 25, schon 33. Und endlich genötigt, etwas zu können. Da begegnete mir der blaue Engel, wie das Ding jetzt überall heißt. Ich sitze wie gewöhnlich im Teatro Alfieri, einem Florentiner Schauspielhaus vom alten Stil. In der Pause wurde eine Zeitung verkauft. Darin las ich die Geschichte, die einstmals der blaue Engel heißen sollte. In meinem Kopf lief der Roman ab, so schnell, dass ich nicht einmal bis in das Theatercafé gelangt wäre. Thomas, schon berühmt durch die Buddenbrooks, wirft dem Älteren vor, er schreibe aus schierer Rivalität und einzig auf übertrumpfende Wirkung bedacht, die er zu erreichen suche durch, Zitat, wüste, grelle, hektische, krampfige Lästerung der Wahrheit und des Menschlichen durch verzweifelte Attacken auf das Interesse des Lesers. Auch sei die unvergeistigte Erotik, die nackte Sexualität widerlich und des Bruders unwürdig, ja wesensfremd. Der Roman, auf den Thomas sich bezieht, heißt »Die Jagd nach Liebe«, die Geschichte einer Schauspielerin, zu der die Schwester Carla Modell stand, jene, die sich das Leben nahm. Er schob ihr einen Stuhl hin, machte sich voll finsteren Eifers, um sie hier zu schaffen. Sie sah zu ihm auf. In ihrer Corsage bewegten sich helle, freundliche Fleischmassen. Sie hatte sich nur um den Magen ein wenig Gaze gewunden, worauf Spitzen gestickt waren. Ihre Arme raschelten von den Handgelenken bis zu den Ellenbogen in seidenen Falten. Oben waren sie frei zu allen gelenkigen Würfen, die den engen Schatten unter den Achseln blitzschnell auf- und zudeckten. Claude bemerkte über ihren Nacken gebeugt, sie hätten wirklich nicht nötig, sich da hinten zu pudern. Weil sie dumm sind, erwiderte Theodora, da muss man sich pudern. Lieber Heinrich, meine Eindrücke? Sie sind nicht sehr angenehm. Dass ich mit deiner literarischen Entwicklung nicht einverstanden bin, muss einmal ausgesprochen werden. Wenn ich 10, 8, 5 Jahre zurückdenkte, wie erschienst du mir? Eine vornehme Liebhabernatur, neben der ich mir mein Lebtag plebejisch, barbarisch, spaßmacherhaft vorgekommen bin, voller Diskretion und Kultur, eine delikate und hochmütige Persönlichkeit, für deren literarische Äußerungen jetzt in Deutschland sehr wohl ein empfängliches, erlesenes Publikum vorhanden wäre. Und nun, stattdessen? Der Roman ist in der Tat unausstehlich peinlich. Sie stand im Anprobekabinett des Modehändlers. Ihr Rock lag um ihre Füße her eine Handbreit am Boden. Hinauf bis zu den Knien wölbte er sich weit, schwer bestickt, eine Kuppel von gehäuften Blättern, Ranken, Pflanzen. Und ihr entstieg triumphierend die schwarze, steile Linie aus Schenkeln, Hüften, Brust und Schultern. Die Arme hingen daneben, tragisch steif. Es bleibt die Erotik, will sagen das Sexuelle. Denn Sexualismus ist nicht Erotik. Erotik ist Poesie, ist das, was aus der Tiefe redet, ist das Ungenannte, was allem seinen Schauer, seinen süßen Reiz und sein Geheimnis gibt. Sexualismus ist das Nackte, das Unvergeistigte, das einfach beim Namen Genannte. Die vollständige sittliche Nonchalance, mit der deine Leute haben sich nur ihre Hände berührt, miteinander umfallen und L'amore machen, keinen besseren Menschen ansprechen. Dieser fortwährende Fleischgeruch ermüden. Wie dann an? Es ist zu viel Schenkel, Brüste, Lende, Wade, Fleisch. Und man begreift nicht, wie du jeden Vormittag wieder davon anfangen mochtest, nachdem doch gestern bereits ein normaler Päderastenaktus stattgefunden hatte. Und was eben ganz wichtig ist für das Private, darüber sollte man wirklich auch reden, ist die Frage auch des unterschiedlichen Umgangs mit Sexualität, der für das Schreiben von beiden eine zentrale Rolle ist. Bei Thomas Mann ist bekannt, dass die unterdrückte Homosexualität, eine solche ist es, sein ganzes Leben geprägt hat auch. Also diese großbürgerliche Lebensform war auch eine Art von Schutzpanzer, den er um sich gelegt hat, den er brauchte, um in der Kunst seine Fantasien ausleben zu können. Beste Beispiel etwa, den Tod in Venedig. Und bei Heinrich Mann, das sieht man seinen Texten an, gibt es einen ganz anderen Umgang mit Sexualität. Er war jemand, der immer die Frauen liebte, das kann man so sagen, der auch Freundinnen hatte. Und das war auch ein Vorwurf von Thomas Mann. Er geht mit Sexualität, mit Beziehungen zwischen Männern und Frauen in seinen Werken ganz anders um, wie Thomas Mann auch. Das ist ein Punkt, der sowohl im Privaten eine Rolle spielt. Es gab immer Spannungen zwischen den Frauen, etwa Heinrich Manns und Thomas Mann, der immer der Meinung war, dass diese Frauen eben eigentlich gar nicht zu seinem Bruder passten, weil sie ihm zu lebenszugewandt, zu wenig intellektuell gewesen sind auch. Aber das war eben genau der Frauentypus, den Heinrich Mann geliebt hat auch. Das hat sein Bruder nie verstanden. Doch wenn sich meine Augen bei einem vis-à-vis ganz tief in seine saugen, was sprechen dann sie? Ich bin von Kopf. Lieber Tommy, das Sexuelle ist eben eine grauenhaft einfache Angelegenheit. Denn das ist meine Welt und sonst gar nicht. Das ist, was soll ich machen, meine Natur. Ich kann halt lieben nur und sonst gar nicht. Bei aller, sagen wir, literarischen Überlegenheit, die man dem jüngeren Bruder, wie gesagt, bis heute zollt, in der rein persönlichen Ebene oder charakterlich, wenn man so will, würde ich wahrscheinlich geneigt sein, dem Heinrich eine gewisse Überlegenheit zuzusprechen, was man vielleicht auch schon daran fast sehen kann. Heinrich war eigentlich mit sich selbst ziemlich im Reinen. Er hat ja nicht große Konflikte mit sich selbst erlebt. Er war im Grunde eine eher abgerundete Persönlichkeit. Bei Thomas war das ja anders. Der junge Thomas Mann, es gibt ja so Selbstkarikaturen von ihm, von Thomas, die sich selber zeigen. Da hat man das Gefühl, der mag sich selber nicht. Und der stand auch in Spannung mit sich selbst. Das hat sich natürlich künstlerisch riesenhaft sozusagen ausgewirkt. Aber die persönliche Empfindlichkeit und die persönliche Art auch, das steht auf einem anderen Stern. Heinrich Mann heiratet dann 1914 eine Schauspielerin, Mimi Canova, wenn man das Foto sieht. Und daneben ist ein Foto von Katja Mann, der Frau von Thomas Mann. Dann ist es ein ganz anderer Frauentyp, das hat etwas Mondänes, mit großem Hut, sehr lebenszugewandte, sehr mondäne Schauspielerin. Mit der hat er dann eine Tochter. Ansonsten, wenn man Heinrich Mann so sieht, hat vielleicht auch etwas Dandyhaftes, auch so ein Foto hier mit dem üblichen in Ecken nach oben gedrehten Schnauzbart aus der Zeit. Das ist die Zeit, wo den Professor Unrath schreibt auch. Die Mutter schreibt etwa einen Brief, lieber Heinrich, man hat recht, sich über dein Nomadendasein zu beklagen. Auch du schneidest dadurch den Kontakt mit wichtigen Mitmenschen ab. Das heißt, er war ungeheuer viel unterwegs auf Reisen, es war ein Suchender. Kapitel 3. Betrachtungen eines Politischen. Katja Mann hat Heinrich Mann nicht gemocht, aber das hängt ja auch damit zusammen, dass Heinrich Mann in zweiter Ehe eine Lübeckerin, die etwas sehr komisch war, geheiratet hat. Und die beiden Dichterfrauen haben offenbar nicht gut miteinander gekommen. Nelly Kröger, die dann Heinrich Manns Gattin wurde, ist ja eine unglückliche Frau gewesen. Sie hat sich dann später das Leben genommen. Heinrich Mann hat sie sehr geliebt, hat unter ihrem Verlust sehr gelitten. Wir hatten eine sehr komische Beziehung. Wir haben uns Zeit unseres Lebens gesiezt. Er war ja ein sehr formeller Mensch, aber ich stand eigentlich sehr gut mit ihm sonst. Das heißt, wir tankten uns immer, bis vor dem Ersten Weltkrieg. Ich nahm immer die Partei der russischen Generäle, um zu ärgern. Katja Mann, die Frau von Thomas Mann. Aber die Brüder wuchsen sich ja immer mehr auseinander, politisch, weil Heinrich ja ganz französisch orientiert war. Und mein Mann eben seinen ganzen Wurzeln nach ungeheuer deutsch war. Man konnte ja eigentlich gar nicht Deutscher sein. Ich meine, da las natürlich auch andere Autoren und hat Verständnis. Besonders aber die nordischen, die französische Literatur lag ihm gar nicht so sehr. Und dann kam eben dieser unselige Sola-Aufsatz, der wirklich furchtbar kränkend war, aber den mein Mann also sich viel mehr zu Herzen genommen hat. Wir haben hier in einer Vitrine die ersten Handschrift des Sola-Essays von Heinrich Mann, die erste Seite des Manuskriptes, wo der zweite und dritte Satz dann ganz zentral darauf hinweisen, Sache derer, die völlig vertrocknen sollen, Ist es schon zu Anfang ihrer 20er Jahre bewusst und weltgerecht hinzutreten? Ein Schöpfer wird Spätmann. Das hat Thomas Mann vielleicht nicht zu Unrecht auf sich selbst bezogen. Heinrich Mann hat es bestritten, hat den Satz aber später immer aus allen späteren Fassungen gestrichen. Er hätte die Betrachtung überhaupt gar nicht geschrieben ohne den Ozola-Aufsatz. Der Zivilisationsliterat, der in erster Linie Heinrich war, das ganze Buch war eigentlich eine Polemik gegen Heinrich. Und beide haben darunter gelitten. Thomas Mann bricht den Kontakt zum Bruder für einige Jahre ab und arbeitet an einer literarischen Antwort. Sie erscheint 1918 unter dem Titel »Betrachtungen eines Unpolitischen«. Für Deutschland schlägt sein Herz recht indirekt. In dem Sinn nämlich nur, als er mit seines Herzens ganzer Inbrunst die deutsche Niederlage wünscht. Dass seine Beweggründe geistiger, also edler Art sind, versteht sich am Rande. Er wünscht die deutsche Niederlage der geistigen Folgen wegen, die sie für Deutschland und Europa mit sich brächte. Er wünscht sie als Ersatz gleichsam für die Revolution, an der Deutschland es ja bis heute hat fehlen lassen. Es hat vorzügliche Stellen darin, aber ich mag es nicht. Ne? Golo Mann, Historiker, Sohn von Thomas Mann. Der Grundfehler des Buches war doch, dass es gegen seinen Bruder Heinrich geschrieben war. Und sowas darf nicht vorkommen. Man schreibt nicht 600 Zeichen gegen den Bruder, nicht wahr? Der Zivilisationsliterat, nicht wahr? Das war sein Bruder. Nun hat sein Bruder Heinrich angefangen, das muss man sagen, in einem Essay über Zola, in dem also Zola verherrlichte das Frankreich der Freiheit und so weiter. Heinrich, der sich ja für einen Sozialkritiker hielt, hatte vom Sozialen überhaupt keine Ahnung. Er wusste nicht, dass es damals in Deutschland schon eine von Bismarck begonnene, aber im Kaiserreich und dann in der Weimarer Republik stark fortgesetzte Sozialgesetzgebung gab. In Frankreich nichts. Keine Versicherung, überhaupt nicht. Das wusste er gar nicht. Dem lag nur an Reden was, nicht wahr? An schönen Reden, Romanen, nicht wahr? Zola und so weiter. Romain Rolland und wer da noch war, nicht mehr. Heinrich Mann war der Außenseiter. Heinrich Mann hasste Wilhelm II. Der Untertan Dietrich Hässling ist ja eine bösartige, bis heute unübertroffene Karikatur des Wilhelminischen Reiches, das dann ja im Ersten Weltkrieg zugrunde gegangen ist. Und er schrieb gegen seinen nationalistischen Bruder einen berühmten Essay zu Ehren des linken französischen Sozialisten Emile Zola. Es war ein Bekenntnis Heinrich Manns zur bürgerlichen Revolution von 1789, der er immer treu geblieben ist, und gegen den Bruder. Thomas Mann schrieb dann seine Betrachtungen eines Unpolitischen. Und er hat das später nur mit schlechtem Gewissen gelesen. Ich kann Ihnen das aus eigener Erfahrung mit Thomas Mann an einer Anekdote zeigen. Hans Meyer, Literaturwissenschaftler. Thomas Mann hatte mich ja gebeten, zu seinem bevorstehenden 80. Geburtstag im Jahre 1955 mit ihm zusammen für den Ostberliner Aufbauverlag die erste 12-bändige Ausgabe seiner Werke zu machen. Und da ergab sich folgende Frage. Der Verlag bringt eine 12-bändige Ausgabe. Die 11 Bände liegen fest, die sind klar. Der 12. Band sollte den politischen Thomas Mann bringen. Und ich schrieb ihm dann und bat ihn um seine Entscheidung. Ich sagte, wenn wir die Betrachtung als unpolitischen von 1918 die Auseinandersetzung mit Heinrich bringen, haben wir diesen Band und können überhaupt nichts von ihren anderen wichtigeren politischen, demokratischen Essays bringen. Was sollen wir nun machen? Und Thomas Mann hat postwendend geantwortet, wir bringen natürlich die späteren Essays, eine Sammlung meiner politischen und autobiografischen Schriften. Also er hat entschieden, Heinrich hatte recht. Die Versöhnung fand ja dann gelegentlich einer sehr schweren Erkrankung von Heinrich statt. Und von da ab. Aber es war sehr sonderbar. Dann war Heinrich, der bei Weiben lebendere Teil. Heinrich hing ungeheuer an dem Bruder. Wenn mein Mann, ein bitteres Restchen blieb immer. Er hat ja immer äußerst positiv über alle Bücher von Heinrich geschrieben. Aber irgendwie waren Sie ihm auch fremd? Sein letztes Buch schrieb Heinrich hinein, meinem großen Bruder, der den Dr. Faustus geschrieben hat. Also sie haben sich dann versöhnt. Aber so ganz sicher war die Freundschaft eben doch nie. Kapitel 4: Republik ohne Republikaner. Nach dem Krieg erscheint Der Untertan und wird ein sensationeller Erfolg. Politisches Feingespür und prophetische Weitsicht. Nicht zum letzten Mal werden die Stärken des Buchs gefeiert. Wenn man einen Vergleich will, war er moralisch gesehen mit seinen Schriften, mit seinen Reden, hat auf Parteitagen geredet, sich eingemischt in Debatten, das, was etwa Heinrich Böll in den 70er Jahren gewesen ist. Das war Heinrich Mann in den 20er Jahren. Gegen Ende der 20er Jahre dann der große Erfolg bei beiden Brüdern, Thomas Mann, Ende 29 den Nobelpreis. Und daneben haben wir eine Vitrine, wo ein berühmtes Filmplakat zu sehen ist. Marlene Dietrich, und dahinter schaute uns Emil Jannings an. Kein Zweifel, ich war verhasst. Populär machte mich gerade der Hass. Viel Nachfrage fand ein Hampelmann, mein Kopf und die Beine einer Schauspielerin. Ein Filmstoff von mir hatte alle drei, das Talent der Frau und ihre Gliedmaßen berühmt gemacht. Das spielt auf das berühmte Lied im Blauen Engel an, das Marlene Dietrich singt. Der Film Der Blaue Engel ist nach dem Professor Unrath gedreht worden. Heinrich Mann hat am Drehbuch mitgearbeitet. Und der Film hat dann mit dem Buch gerade am Ende nicht mehr so viel zu tun, hat aber entscheidend dazu beigetragen, also Heinrich Manns Name bekannt zu machen auch. Eine Popularität, die ihn auch zu einem der ersten Feinde der Nationalsozialisten macht. Am 4. Januar 1933 steht auf der Titelseite der Nazi-Illustrierten Die Brennnessel unter einer Heinrich-Mann-Karikatur die abgewandelte Liedzeile »Ich bin von Kopf bis Fuß auf Juda eingestellt«. Als einen Monat später Hitler die Macht übernommen hat, titelt der Völkische Beobachter »Auch ein Heinrich, vor dem uns graute«. Er ist ein Autor, dessen Fantasie sich jedenfalls auch aus blutsmäßigen Gründen, weil die Mutter der Manns Portugiesin war, wesentlich in erotischen Themen erschöpfte, der es sich leistete, mitten im Weltkrieg aufreizende Bilder zu entwerfen und was völkische Verantwortungslosigkeit anbetrifft, mit einem Heinrich Heine konkurrieren konnte. Wir haben hier seinen Taschenkalender in einer Vitrine, da steht unter dem 21. Februar 1933 einfach abgereist. Alles Undeutsche, dem Feuer! Gegen Dekadenz und moralischen Verfall! Für Zucht und Sitte in Familie und Staat! Ich übergebe dem Feuer die Schriften von Heinrich Mann, Ernst Gläser, Erich Kästner! Kapitel 5: Exil in Frankreich. Vom Jahre 33 an hatte Heinrich Mann seine Stellung gefunden. Arnold Zweig, Schriftsteller. Er war nämlich wieder der Repräsentant des geistigen Deutschlands, aber es war diesmal nicht eine kleine avantgardistische Schar von Studenten und Schriftstellern, sondern es waren jetzt auch die Boten des unterirdischen Deutschland, die zu ihm kamen und zu denen er schreiben konnte. Immer mehr und mehr trat seine Person in der Emigration ins Helle und wurde Repräsentant für das gesamte geistig entschlossene deutsche Volk. Er ist in Frankreich anerkannt worden, auch in der Emigration, als der legitime Sprecher des Besseren, des geistigen Deutschland und ist so auch gefeiert worden. Alfred Kantorowitsch, Literaturwissenschaftler. Ich spreche jetzt nicht von öffentlichen repräsentativen Feiern, sondern einfach von der Anerkennung, die er in allen Schichten Frankreichs genossen hat, von der Arbeiterschaft bis zu den sehr konservativen Senatoren. So kam es irgendwann 1934 zu meiner ersten Begegnung mit Heinrich Mann, der sich mit mir aussprechen wollte. Hermann Budzislawski, Sie verlief Publizist. Schwierig, denn da saß nun der 30 Jahre ältere berühmte Autor. Und ich musste ihm in aller Vorsicht eine Lektion halten. Aber sie endete nicht nur damit, dass Heinrich Mann die Mitarbeit in der neuen Weltbühne aufnahm, sondern dass er allmählich, Schritt für Schritt, im Kreise der neuen Weltbühnenautoren, zu denen auch bald führende kommunistische Politiker gehörten, einen neuen Kurs einschlug. Damals erschienen in der Weltbühne einige Beiträge von Walter Ulbricht und auch von Franz Dahlem, nur Walter und Franz gezeichnet. Kisch arbeitete mit, Weißkopf, Anna Segers, Willy Bredel, Arnold Zweig kam hinzu. Und von heute gesehen war die gegenwärtige Akademie der Künste gut vertreten. Brecht wurde gewonnen und selbst Feuchtwanger, der ungern publizistisch wirkte, schickte einige Aufsätze. So entstand eine politisch-literarische Gemeinschaft, in der keiner vergewaltigt wurde. Am wenigsten Heinrich Mann, dessen eigenwillige Betrachtungen oft Kopfschütteln und gelegentlich heftigen Widerspruch erregten. Ich habe ihn ein einziges Mal gesehen und mit ihm gesprochen, ihm die Hand gegeben, bei einer Sitzung, bei dem die verschiedenen Gruppierungen der Emigranten, die in Paris waren, es war in Paris, zusammengekommen waren. Darunter waren auch die Kommunisten. Ulbricht selbst war ja in Moskau, aber es waren die Vertreter der KPD im Exil am Tisch. Heinrich Mann war dort. Ich vertrat auch eine demokratische oder linkssozialistische, antikommunistische Emigrantenorganisation, von der ich mich später dann distanzierte, zu der aber zum Beispiel Klaus Mann, also der älteste Sohn von Thomas Mann, auch gehörte und der Historiker Konrad Heiden und einige andere auch. Und da hatten wir eine Sitzung in der Nähe der Comédie Française über gemeinsame Formen der Aktion gegenüber dem, was die Nazis damals gerade getrieben hatten. Das ist das einzige Mal, dass ich ihn gesehen habe. Ich habe nicht mit ihm sprechen können, aber ich sehe ihn natürlich genau vor mir. Juni 1935. In Paris tagt der Internationale Schriftstellerkongress zur Verteidigung der Kultur. Hat er als berufener Sprecher der gesamten deutschen Literatur, eben ist er dort hervorgetreten. Und als er auf die Bühne trat, der Mutualité, wo 2000 Schriftsteller versammelt waren, erhob sich der ganze Saal stillschweigend für 2 Minuten, um den deutschen, großen deutschen Geistigen zu ehren. Da hat er den jungen Willy Brandt getroffen, nicht wahr, und zu ihm gesagt, wir werden wohl die 7 Türme nie wiedersehen, die 7 Türme von Lübeck. Und er kam auch mit Ulbricht zusammen und schreibt über U sehr abfällig in seinen Briefen. Diese Briefe sind in Berlin-Ost wohl nicht veröffentlicht worden. Heinrich Mann zu ehren, das heißt sein Werk und sein öffentliches Wirken für eine echte Demokratie in seinem Geiste fortzuführen. Wenn solche Forderungen an Heinrich Mann herantraten, Forderungen, die ihn als Ausgleicher hinzubaten, so zum Beispiel bei dem Versuch, die deutschen Parteien im Exil zu einigen, als man ihn damals zum Präsidenten der sogenannten Exil-Volksfront machte, hat er sich dem nicht entzogen. Seine Ideen in unserer sozialistischen Gesellschaft und auf eine unserer Gesellschaft gemäßen Weise Tag für Tag neu zu verwirklichen. Aber er hat nach einer einzigen Zusammenkunft mit Ulbricht, der damals vorübergehend in Paris war, erklärt und auch geschrieben, und ich besitze diese Briefe, dass er zwar mit allen, die mit ihm gemeinsam gegen den Faschismus und die Barbarei kämpfen wollen, sich zusammensetzen will, aber nicht mit Ulbricht. Ihn ehren heißt auch sein Wort, dass die Bücher von heute die Taten von morgen sind, als eine ständige Aufforderung zum vorwärtsweisenden, zum revolutionären Handeln zu verstehen. Und dass er den Ausschuss, den Volksfront-Ausschuss, nicht einberufen werde, solange Ulbricht als Vertreter seiner Partei oder auch nur als einfaches Mitglied daran teilnehmen will. Zu mir selbst hat er damals gesagt, Wissen Sie, ich kann mich nicht mit einem Mann an einen Tisch setzen, der plötzlich behauptet, der Tisch, an dem wir sitzen, sei kein Tisch, sondern ein Ententeich und der mich zwingen will, dem zuzustimmen. Ich halte die beiden Bände, die Jugend und die Vollendung des Königs Henri IV, also Heinrich IV. Von Frankreich, für sein großes Meisterwerk. Es ist die größte Leistung, die er als Erzähler erringen konnte. Er konnte es erreichen, weil er gleichzeitig dreierlei machte. Er schreibt einen historischen Roman aus dem 16. und frühen 17. Jahrhundert. Heinrich IV., der die Welt der Bartholomäusnächte beendet und Frankreich eine bürgerliche und plebejische, auch bäuerliche Politik macht. Der einzige König, wie Heinrich Mann feststellt, den das Volk geliebt hat, der Mann, der den gesagt hat, er ist ja ermordet worden, erdolcht worden von der katholischen reaktionären Opposition, der Mann gesagt hat, ich will so regieren, dass jeder Bürger meines Landes sonntags sein Huhn im Topf hat. Daher gibt es ja in den französischen Küchen, wenn man ein Suppenhuhn serviert, Poulet Henri IV, also ein Huhn auf Art von Heinrich IV, in Erinnerung daran. Das ist bis heute geblieben. Das ist das eine, er schreibt einen historischen Roman über einen ungewöhnlichen König. Zweitens, er schreibt einen Roman über die Entstehung der bürgerlichen Aufklärung. Im Mittelpunkt des Romans stehen immer die Gespräche zwischen dem großen Moralisten und Philosophen Michel de Montaigne und Henri IV. Und das dritte, Heinrich Mann als Henri IV. Wir werden eine historische Gestalt immer auch auf unser Zeitalter beziehen. Sonst wäre sie allenfalls ein schönes Bildnis, das uns fesseln kann, aber fremd bleibt. Nein, die historische Gestalt wird unter unseren Händen zum angewendeten Beispiel unserer Erlebnisse. Er wollte im Spiegel der Religionskriege des 16. Jahrhunderts ein wahres Gleichnis zur weltanschaulichen und ideologischen Zerrissenheit unserer Zeit im 20. Jahrhundert zeichnen und hat in dem Mann, der damals zum Einiger seiner durch Glaubenskämpfe zerrissenen Nation wurde, eben in Henri IV, das große Vorbild gesehen, das er geistig, glaube ich, auch im 20. Jahrhundert gerne hätte hineintragen müssen, auch in dieses wiederum von weltanschaulichen Kämpfen zerrissene Europa. Mein lieber Freund, lieber Felix Berthaud, ich habe niemals so viel gearbeitet, aber man muss sich dreinfinden und sich einreden, man sei 30. Dieser Roman zählt mit Sicherheit zu meinen Besten, was am Ende nicht viel heißen will. Was ich sehr wichtig an dem Henri IV finde, ist, dass er eine Thematik, die an sich überall spielt, aber auch schwerpunktmäßig in Deutschland gespielt hat, nach Frankreich, nicht nur in eine andere Zeit, sondern auch in einen anderen Raum hinein verlegt. Der Kampf gegen den Faschismus, die Demokratie, der Humanismus, die Auseinandersetzung, die er kritisiert in Deutschland, dass er die sozusagen jetzt nach Frankreich verkörpern lässt in aristokratische Figuren und die sozusagen gegeneinander antreten lässt, das finde ich einen ganz wesentlichen Schritt über das Nationale, um nicht zu sagen Nationalistische, hinaus. Und ich denke, das könnte ein Punkt sein, den man noch erkennen wird. Dieses Internationale, das Interkulturelle, möchte ich schon fast sagen, dieser Bezug, das finde ich grandios. Kapitel 6 Endstation Amerika. Es ging ihm wie sehr vielen alten Europäern, wirklich die, die noch im 19. Jahrhundert wurzelten, dass Europa seine Heimat war. Der Abschied ist ihm in der Tat außerordentlich schwer gefallen. Und ich fürchte, dass er sich nie ganz hat einleben können in die neue Welt. Ich bin ja mit ihm nach den USA gereist, mit dem gleichen letzten Schiff, was von Portugal nach New York gehen konnte. Er war tief betrübt, Europa zu verlassen, das er so sehr liebte, vor allem Frankreich. Und ich möchte sagen, von vornherein entschlossen, in den USA unglücklich zu sein. Und da war es dann auch. Er hat wohl auch Romane geschrieben, die aber vorläufig überhaupt nicht gedruckt werden konnten. Liebe Katja, ich bin voll Dankbarkeit für die erhaltenen Schecks und in Sorge um den zuletzt Abgegangenen, der nicht angekommen ist. Inzwischen schulden wir die Miete und öffnen die Tür nur, wenn kein Gläubiger dahinter steht. So war es bestimmt und wäre ohne eure Güte noch schlimmer. An Tommy meinen herzlichen Gruß. Ihr Heinrich. Er lebte ja in der Zeit, wo ich als kleines Kind sehr häufig von San Francisco, dem Wohnort meiner Eltern, nach Los Angeles reiste, um da im Haus meiner Großeltern zu leben. Und also seitdem ich mich erinnere. Und da gab es diesen Heinrich, der in der Nähe irgendwo wohnte und der von meiner Großmutter Katja immer sehr besorgt, ja, betreut, behütet auch wurde, besonders nachdem er Witwer gewesen war. Und ich kann mich sogar noch erinnern an Besuche in seiner dunklen kleinen Wohnung. Aber häufiger ist mir in Erinnerung, wie er, wenn er an Sonntagen oder wann auch immer, in Pacific Palisades, also im Haus meiner Großeltern, weilte und da aß und hinterher noch Kaffee trank. Rückschauend sagte er mir einmal in Paris, dass der jüngere Bruder Thomas mit seinen Buddenbrooks ihn in seinen frühen Jahren manchmal geradezu verdeckt habe. Wie am Anfang unter dem Kaiser, so ging es Heinrich auch am Ende seines literarischen Lebens in den USA. Was immer gerade passierte, so stürzten die Reporter zu Thomas und alle amerikanischen Zeitungen druckten das Interview. Wenn man mit ihnen über Heinrich sprach, so erwiderten sie, wir wussten gar nicht, dass Thomas einen Bruder hat, der auch schreibt. Ich habe ihn als einen sehr alten, vergreisten Kauz eigentlich in Erinnerung. Freundlicher, alter, stiller Mann, der lächelte und ein bisschen Witze machte und auf dessen Schoß ich auch mal saß und zu ihm auch hochblickte, zu seinem Gesicht. Es sind die Jahre, in denen er seine Autobiografie verfasst. In »Ein Zeitalter wird besichtigt« nennt sich der alte Kauz selbst nicht beim Namen, sondern einfach nur Herr X. Auch dem Bruder widmet er ein Kapitel. Noch in der ersten Hälfte unserer Tätigkeit teilten mein Bruder und ich einander denselben heimlichen Gedanken mit. Wir hätten ein Buch gemeinsam schreiben wollen. Ich sprach als Erster, aber er war vorbereitet. Wir sind niemals darauf zurückgekommen. Vielleicht wäre es das Merkwürdigste geworden. Ein Zeitalter wird besichtigt, ist jedoch vor allem ein politisches Buch. Die positive Bewertung der Sowjetunion wirkt besonders nachhaltig. Ein zentrales Kapitel nennt er, die beiden Revolutionen sind eine. Was heißt das? Er meint zunächst die bürgerliche Revolution von 1789, der Stürmung der Bastille, die Einführung der Menschenrechte, der Bürgerrechte, der nationalen Selbstbestimmung der Völker und so weiter, eben die Grundlage einer bürgerlichen Demokratie. Und dann die Oktoberrevolution von 1917, also Lenin. Anstelle einer bürgerlichen Revolution nun eine sozialistische, proletarische Revolution zu stellen, der Gedanke ist für uns damals, ich bin Jahrgang 1907, in den 20er Jahren vollkommen folgerichtig und klar gewesen. Wir waren der Meinung, von der jungen Sowjetunion aus geht eine höhere Etappe menschlicher, auch demokratischer Gesinnung und Arbeit aus. Und die 20er Jahre auch der Kultur der jungen Sowjetunion, ich erinnere an die grandiosen sowjetischen Filme von damals, an Dichter wie Majakowski, wie Jesenin, die alle zugrunde gegangen sind als Selbstmörder. Praktisch. Und das alles ist dann durch Stalin und den Stalinismus vollkommen in eine widerwärtige Diktatur umgestaltet worden. Heinrich Mann aber hat immer die These vertreten, Stalin ist trotz allem ein Erbe der Ideen der Menschenrechte. Und groteskerweise hat Stalin sich selbst, der widerwärtige Diktator, der aber den Weltkrieg gewonnen hat und der die rote Fahne auf dem Brandenburger Tor hat hissen können, Stalin betrachtete sich, wie Heinrich Mann es sah, als Erbe der bürgerlichen Revolution. Wir wissen heute, dass das ein großer geschichtlicher Irrtum war. Aber wir haben ja das Ende unseres 20. Jahrhunderts erleben müssen, um das eben zu wissen. Heinrich Mann hat diese Erkenntnis nicht mehr erleben müssen. Ich bin davon überzeugt, wäre er uralt geworden, er wäre zu unseren Erkenntnissen gekommen. Nach Kriegsende gibt es zwar einige Bemühungen, Heinrich Mann nach Deutschland zurückzuholen, allerdings nur aus Ostdeutschland. Nach Wiedergründung der Ostberliner Akademie der Künste wählt man ihn 1948 zum Präsidenten. Heinrich Mann hat gezögert. Er hat auch den Bruder Thomas um Rat gefragt. Thomas Mann hat zugeraten, nach Berlin zu kommen, um die Leitung der Akademie der Künste zu übernehmen. Er brauchte ja keinerlei politische Bindung, etwa an die SED zu nehmen. Nein, der Tod der Frau und die tödliche Erkrankung. Es kam auch wahrscheinlich doch noch ein Element dazu, nämlich er wurde ja von dem amerikanischen Komitee gegen die Un-American Activities sehr beobachtet und bespitzelt. Er hätte nie im Gegensatz zu Thomas Mann und seiner Familie die Chance gehabt, amerikanische Staatsbürger zu werden. Und er musste damit rechnen und hat auch damit gerechnet, wenn er die Vereinigten Staaten verlässt, wird man ihn nicht wieder zurücklassen. Aber damit keine Missverständnisse kommen, Heinrich Mann wäre nach Ost-Berlin gekommen. Der Briefwechsel darüber ging jahrelang. Es waren von Heinrich Manns Seite aus Vorbehalte, große Ängste, die er mir schrieb. Heinrich erklärt, durch die bevorstehende Errichtung des Oststaates als Volksdemokratie sei für ihn die Situation entscheidend geändert. Will sich nicht verkaufen, will also nicht reisen. Das Ganze recht ermüdend und deprimierend. Er hat aber doch dann den Ruf der Deutschen Akademie der Künste, wieder ihr Präsident zu sein, wie er es ja vor 33 gewesen war, angenommen und wollte also dort als Präsident der Deutschen Akademie der Künste, die sich im Osten befand, zurückkehren. Wobei ich sagen muss, er wäre möglicherweise auch in den anderen Teil Deutschlands gekommen, wenn irgendein Ruf an ihn gelangt wäre. Im Juli 1949 hält Hans Meyer, damals Professor in Leipzig, in der Akademie der Künste eine Ansprache. In Heinrich Mann, der nun zu uns zurückkehren wird, feiern wir den großen Kulturkritiker, den großen demokratischen Schriftsteller. Er ist ein Mensch, der in seinem künstlerischen Werk die Schönheit des Menschen, die Schönheit des menschlichen Lebens, wie kaum ein anderer zu feiern und zu gestalten gewusst hat. Wir wollen vor allem sein humanistisches Vermächtnis, seinen beispielhaften Übergang vom bürgerlichen zum sozialistischen Humanismus für unsere gesellschaftliche Praxis produktiv werden. Er starb unmittelbar vor dieser Rückkehr, was ich von heute aus gesehen als ein großes Glück betrachten möchte, denn er hätte dort in dem Land, in dem er unter die Herrschaft Ulbrichts geraten wäre, also unter die Herrschaft des Mannes, mit dem er sich nicht einmal an einen Tisch setzen wollte, die schrecklichsten und letzten Enttäuschungen seines Lebens erleben müssen. Am 12. März 1950 stirbt Heinrich Mann im kalifornischen Santa Monica. Kapitel 7. Geteiltes Echo im geteilten Deutschland. Wir hätten einen würdigen Repräsentanten des deutschen Geistes an der Spitze der Deutschen Akademie der Künste gehabt. Einen Mann so würdig, wie seit Goethes Tod keiner mehr innerhalb der deutschen Grenzen geboren wurde und erwuchs. »1960 kam die Urne mit Heinrichs Asche nach Berlin. Da liegt sie und steht sie neben anderen Großen auf dem Dorotheenfriedhof. Undenkbar, dass er gewünscht hätte, sie fände ihren Platz im Westen. Vielleicht hätte er sie aber noch lieber auf dem Pariser Père Lachaise und seinem geliebten Frankreich.« Noch zu Lebzeiten wurde Heinrich Mann Nationalpreisträger erster Klasse für Kunst und Literatur der DDR. Seit 1953 vergibt die Akademie alljährlich einen Heinrich-Mann-Preis. Stefan Heim, Heiner Müller, Christa Wolf, Ulrich Plenzdorf, Luise Rinser und Hans Mayer haben ihn bekommen. Man kann aber sagen, dass man versucht hat, in der DDR ihn zu instrumentalisieren. Und da gibt es ja einen berühmten Ulbricht-Satz, wo er sagt, er ist einer der Unseren. Also man hat versucht, ihn dann auf diese Weise in die Vorgeschichte der DDR mit einzufügen. Auch man hat ja da nach Vorläufern auch gesucht, nach einer geistigen Tradition dieses Arbeiter- und Bauernstaates. Und Heinrich Mann ist da einer gewesen, wo man gemeint hat, das geht bruchlos auch. Und er ist insofern ein Opfer des Kalten Krieges geworden. Denn dadurch, dass seine Werke im Aufbauverlag erschienen, waren sie im Grunde für den westdeutschen Markt nahezu tot. Mir liegt mehr daran zu wirken, als bewundert zu werden. Solange man die zweite deutsche Vergangenheit, nämlich die ostdeutsche, die DDR-Vergangenheit, nicht bewältigt haben wird, wird man ihn weiterhin als jemanden betrachten, der halt in die alte Ecke gehört, aber den man eigentlich jetzt literarisch nicht weiter ernst zu nehmen braucht. Ich habe oft den Eindruck, dass wenn man literarisch mit ihm kritisch verfährt, dass das eigentlich eine Bemäntelung ist einer politischen Auseinandersetzung mit ihm. Thomas Mann schrieb mir nach dem Tode seines Bruders, und das kann ich vielleicht auszugsweise die paar Sätze zitieren. Er schrieb: Sie können dazu beitragen, im deutschen Volk, und zwar im ganzen deutschen Volk, die Erkenntnis zu verbreiten, welchen Schatz seinem kühnen Lebenswerk dieses vornehm einsamen und dabei der Demokratie leidenschaftlich ergebenen Geistes besitzt, eines Geistes voll stolzen Schönheitsdranges und gesellschaftlicher Vision, der in allem Glanz seines Künstlertums nichts wollte als dienen, besser, helfen, den Weg des Guten weisen. Spät wird ihm Dank dafür, denn die Verbindung des Dichters mit dem politischen Moralisten war dem Deutschen zu fremd, als dass sein kritisches Genie etwas über ihr Schicksal vermocht hätte. Und noch heute wissen wenige von ihnen, dass dieser Tote einer ihrer größten Schriftsteller war. Dass in der Adenauerstadt mit einem Heinrich Mann nichts anfangen konnte, ist doch klar. Aber dass Heinrich Mann in der DDR so populär geworden ist, weil die Leute ihn wirklich gelesen und interpretiert haben, dass Johannes R. Becher, der Heinrich immer bewundert hat, dafür gesorgt hat, dass auf dem Dorotheenstädtischen Friedhof Heinrich Manns Asche beigesetzt wird und dass neben dem Grab von Heinrich Mann das Grab von Bertolt Brecht sich befindet und auch das Grab von Johannes R. Becher. Das zeugt natürlich, dass man die Bedeutung dieses Mannes dort erkannt hat und dass man erst langsam beginnt, in der heutigen gesamtdeutschen Bundesrepublik zu erkennen, wer das eigentlich gewesen ist, dieser Heinrich Mann. NDR 4, Sie hörten Im Schatten des Bruders, Erinnerungen an den Schriftsteller Heinrich Mann, von Joachim Dix. Es sprachen Wolf-Dietrich Berg, Naomi Kraus, Harald Pages und Tobias Persil. Technische Realisation Jutta Liedemitt und Kerstin Heikamp. Regie Regina Lessner. Redaktion Ursula Voss. Produktion Norddeutscher Rundfunk 2000.